Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: britisch-melancholisch, neue englische Bands. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Guten Abend. Schwer angesagt zurzeit, das britische Trio Keane, die mit simpel arrangierten Popsongs und einem bestechenden Gesang überzeugen. Das Thema heute im Soundcheck: britisch-melancholisch, neue englische Bands. Einen Trend kann man definitiv ausmachen: der Soundverliebtheit ist wieder ein größerer Hang zu Melodien und Songwriting gewichen. Im Klartext: viele der CDs hätten auch so vor 15 bis 20 Jahren produziert werden können. Ich wage sogar zu behaupten, dass einige Künstler extrem nach 70er Jahre klingen. Also begleiten Sie mich durch englische Landschaften voller Melodien und oft auch melancholischen Stimmungen. Macht es der Dauerregen oder das Essen? Fest steht, viele Gruppen mit diesem Sound stehen auch hierzulande groß im Kurs. Beispiel Coldplay. were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah. Auch die gerade gehörten Star Sailor haben so etwas Revival-mäßiges, sowas Konservatives an sich, dass man sich fragt, warum das jetzt gerade wieder boomt. Bei der Vielzahl englischer Bands ist gerade wieder die Gruppe, der Sound von verschiedenen Musikern in einer Band gefragt. Ich denke, die Vielzahl von Ein-Mann-Orchestern am Computer und im Wohnzimmer haben auch dazu beigetragen, dass gerade der Band-Sound wieder so gefragt ist und das gerade in England. Dass damit Reminiszenzen an die 80ern, wie im Fall der schottischen Franz Ferdinand, nicht gegeizt wird, macht da keine Ausnahme. Hören wir Franz Ferdinand mit Take Me Out. I'm just a crosshair. I'm just a shadow. Wenn die Rede von britischen Bands ist, dann sind nicht unbedingt immer gitarrenorientierte Gruppen damit gemeint. Die kleinere Gruppe bilden zum Beispiel die Elektropop-Formationen. Auch hier geht es oft ganz schön retro zu. Beispiel Client, die beiden Londoner Musikerinnen haben sich auf simplere Strukturen, eingängige Grooves und Ohrwürmer spezialisiert, die mit dem Synthpop-Flair der 80er kokettieren. Aber dabei heute wirklich auf offene Ohren stoßen. Client mit dem Stück Here and Now. Als Future Folk hat Damon Goff mit Künstlernamen Badly Drawn Boy seine Musik bezeichnet. Der Musiker aus Manchester hat wirklich eine etwas seltsame Herangehensweise an das Songwriting und an seine musikalische Identität. Das ist englische Verschrobenheit pur, angefangen mit der uralten Wollmütze, die der Künstler so gerne trägt, bis zur Covergestaltung, die auch gerne an die 70er erinnert. Eine seltsame Kombination, die ihm in seinem Heimatland schon Ruhm und Ehre brachte. Badly Drawn Boy mit seiner aktuellen Single Year of the Rat. was so wrong. These four walls crashing in won't stop me now, 'cause I'm alive, I'm out tonight, all night. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. Flags unfurled like treasure, thank me for my words. It's a pleasure, just don't ask me to stay, 'cause I'll be gone. But it's alright, I'm okay, always. Everybody needs to know it's the year of the rat. Every day we've got to hold on, 'cause if we hold on, we could find some new energy. One is one, forever one. Plus one is one, together one. Plus one is one, forever. Stay here, cling on the morning sun. Die Birds im Jahre 04 wohl kaum, aber dennoch liegt der Vergleich nicht so weit entfernt. Das waren The Delays aus Southampton von ihrer aktuellen CD Faded Seaside Glamour. Vier Typen, die sich in ihre Garage eingeschlossen haben, um der Langeweile ihrer Kleinstadt zu entgehen und ein außergewöhnlich und extrem melodieverliebtes Album produziert haben. Daraus hörten wir Nearer to Heaven. Der Trend, dass englische Bands irgendwie wieder ziemlich retro klingen, hat schon einen kleinen Bart. Schon im Jahr 2000 prognostizierte das britische Musikmagazin Q die Rückkehr des Softrock und erwähnte insbesondere die Band Toploader, denen mit Dancing in the Moonlight gerade ein Radiohit geglückt war. Die fünf Musiker aus Eastbourne setzen auch auf organischen Sound und man hört ihrer Musik an, dass sie eher Fleetwood Mac oder 10cc mögen als Drum and Bass und House. Beispiel Achilles Heel. Flow, you and I standing still. You are my Achilles heel. Toploader und Achilles Heel. Der Brite Dan Landon, kurz DL, kam 2000 mit seinem Künstlernamen Birth heraus, um dann mit God and Bold ein bemerkenswertes Popalbum zu präsentieren, das dann aber mitsamt ihm in der Versenkung verschwand. Auch er wurde als Inkarnation des Softrock ausgerufen, was der Musik vielleicht nicht immer gerecht wird. Hören wir Birth mit dem Stück Solaire. Eine der angesagtesten britischen Bands zurzeit, und das ändert sich dank der Fülle von guten Gruppen oft, sind Snow Patrol aus Schottland. Kein Wunder, zählen die besten amerikanischen Gitarrenbands, genau wie britische Bands wie My Bloody Valentine, zu den Einflüssen der Gruppe aus Glasgow. Ihr aktuelles Album Final Straw ist aber auch wirklich gelungen. Gestandenes Songwriting nach 10 Jahre Banderfahrung, um dann mit Songs Rerun um die Ecke zu kommen. Hier sind wir. I see. to think I might not see those eyes makes it so hard not to cry. And as we say our long Regelmäßige Soundcheck-Hörer können sich vielleicht an meine Sendung erinnern, in der es ausschließlich um Bands aus Manchester ging. Es ist erstaunlich, wie viele Bands diese Stadt hervorgebracht hat und die Kette reißt einfach nicht ab. Eine außergewöhnliche Gruppe aus dieser Stadt ist Elbow, die im letzten Jahr mit Cast of Thousands ein bemerkenswertes Album herausgebracht haben. Ich glaube, selbst Brian Wilson von den Beach Boys hätte seine wahre Freude an der Melodie und Detailverliebtheit dieser Band. Hören wir das Stück Fugitive Motel. Here's Elbow. Lost in a lullaby of the road, melts in a memory, slide in a solitude, not to lie, can read by the moon, am I going anywhere, not to lie, can read by the moon. I blow you a kiss, it should reach you tomorrow, as it flies from the other side. Look tired, she said. I'm admired, I said. You always look tired, she said. Not till I can read by the moon. I'm not going anywhere. Not till I can read by the moon. Blow you a kiss, it should reach you tomorrow. Reach you tomorrow. It flies from the other side of the world. From my room in my fugitive motel. Somewhere in the dust bowl, it flies from the other side of the world. The curtains stay closed, everyone knows. You hear through the walls in this place. Cigarette holes for every lost soul. Ghost in this place, give me strength, give me wings, give me strength. Immer noch Elbow mit dem Stück Fugitive Motel. Stella Ray und Moreau heißen die Bands, die aus der Formation Cousteau hervorgegangen sind. Klare Stimmen, noch glasklare Gitarren und Streicher, zeitlose melancholische Musik. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Cousteau mit She Brews Easy. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Not far away.